Mhm. Und was mir am meisten oder ganz viel in Erinnerung geblieben ist, ist der Geruch. Mhm. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Mhm. Also meinem eigenen. Ja. Und wenn ich rieche, wie etwas auf dem Grill verbrennt, dann hat es einen ganz ähnlichen Geruch. Also, dir kann also der Geruch ist mir zum Beispiel sehr in Erinnerung geblieben. Mhm. Hast du selbst auch Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ich glaube, dann ist man wahrscheinlich noch fast aber schon... Aber so Kinder von meinem Bruder oder von Freunden einfach. Und wenn wir dann zusammen grillen, dann gucke ich immer. Also ich meine, gut, heute zündet eigentlich niemand mehr seinen Grill mit Spiritus an. Das hat man vor 30 Jahren halt noch gemacht. Was ich allerdings, was mir noch wichtig ist oder weshalb ich auch angerufen habe, das war oder das ist... meiner Meinung nach, auch wie ich es empfunden habe, ist sehr wichtig, dieses aufzuarbeiten, weil es ist ein sehr traumatisches Erlebnis. Das glaube ich auch. Und es betrifft einen, glaube ich, wirklich ganz. Hast du es geschafft, das aufzuarbeiten? Ich bin vor 2 Jahren nochmal angefangen. Und Heike, jetzt muss ich dich unterbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Aber schön, dass wir auch noch haben reden können. Und schön, dass du auch nochmal erzählt hast, dass das wichtig ist, das aufzuarbeiten. Und es geht. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Gut, tschüss. In der Technik Jens Diegel, morgen 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Macht's gut, ciao. 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Zunächst kurz das Wetter in Deutschland. Nachts bewölkt mit Regen und Schneefällen, örtlich auch Gewitter. Tiefstwerte zwischen plus 6 Grad an der Nordsee und minus 2 Grad im Allgäu. Am Tage wechselhaft mit einzelnen Regen, im Bergland auch Schneeschauern. Nachmittags im Nordwesten neuer Regen, Höchstwerte 3 bis 11 Grad. Die Meldungen, New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stimmt bereits heute über eine neue Irak-Resolution ab. Zuvor hatten sich die USA und Frankreich nach einem Gespräch zwischen den Präsidenten beider Staaten auf den Resolutionsentwurf verständigt. Auch China und Russland, die ebenfalls ständige Mitglieder des Weltsicherheitsrates sind und von daher ein Vetorecht besitzen, sprachen von einer weiteren Annäherung der Positionen. Die neue Resolution legt einen Zeitplan für die Kontrolle der irakischen Massenvernichtungswaffen fest.